Herzlich willkommen. Ich bin Doris Heiner, Pastoralreferentin in der katholischen Kirchengemeinde Heiliger Christophorus Waldsee. Denk daran, wo immer du dich niederlässt, er ist schon da, der dich getragen, geprägt, geführt und befreit hat. Dieses Wort von Bernhard von Clairvaux ist mir dieser Tage begegnet. Es fordert uns zum Nachdenken auf. Gott ist da, sagt der Heilige. Egal, wo wir sind, wo wir hingehen, er ist schon da. Da denkt vielleicht der eine oder die andere, wie und wo ist er denn da, wenn wir die Bilder von Flüchtlingslagern sehen, von Krieg, wenn wir jetzt mit Beschränkungen leben müssen, wenn viele in Angst und Einsamkeit sind, wenn wir einander nicht besuchen können, gerade auch nicht unsere kranken und alten Mitmenschen. Was bedeutet in diesen Situationen, Gott ist da? Vielleicht hilft uns ein Blick auf Jesus. Während seines Lebens führte ihn sein Weg oft zu denen, die am Rand standen, krank, missachtet und isoliert waren. Entsprechend hat er auch seinen Auftrag beschrieben. Im Lukasevangelium sagt er, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Oder im Johannesevangelium, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Diesem Auftrag ist Jesus treu geblieben. Er hat sogar sein Leben dafür gegeben und in seiner Auferweckung durch Gott bewiesen, dass er wirklich das Leben bringt, so wie es im Evangelium des heutigen Tages heißt. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Gott geht es um uns Menschen. Er will unser Leben und will bei denen sein, die Hilfe brauchen. So versichert auch Jesus, der Auferstandene, vor seiner Heimkehr zum Vater seinen Jüngern, denen er den Auftrag gibt, seine Botschaft in die Welt zu tragen, am Ende des Matthäusevangeliums: Seid gewiss, ich bin bei euch, alle Tage, bis zum Ende der Welt. Gott, Jesus Christus, ist da, wo immer wir auch sind. Auch und gerade in schwierigen Situationen ist er mittendrin. So kann dieses Wort des heiligen Bernhard Kraft geben und Mut machen, weil wir Gott an unserer Seite wissen. Und wenn wir auf das ganze Wort schauen, dann verspricht es uns auch, dass er uns trägt, prägt, führt und befreit. An uns ist es, dies zu erkennen und zuzulassen. An uns ist es, auch zu sehen, dass er mit jedem von uns ist, dass er nicht nur mich, sondern auch meine Mitmenschen begleitet und liebt. Gott ist mit uns, das verbindet uns. Das kann uns für unser Leben Halt, Sinn und Richtung geben. Es kann uns Trost sein und Ansporn, uns mit Gott zusammen einzusetzen für das Leben, das er uns schenkt. Und so beten wir. Herr Jesus Christus, du hast uns versprochen, ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit. Du bist und bleibst damit der Gott an unserer Seite. Lass uns überall und jederzeit deine Gegenwart spüren. Schenke uns Vertrauen in deine Verheißungen, damit wir auch in den Schwierigkeiten des Lebens merken, dass du es mit uns lebst. Denn wir brauchen dich, damit wir geführt durch deine Hand ohne Angst in die Zukunft gehen können. Darum bitten wir dich, unseren Bruder und unseren Herrn, in Ewigkeit. Amen. Und so bitten wir Gott um seinen Segen und sein Geleit. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen vor Gefahren. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke des Bösen. Der Herr sei unter dir,